Hi und willkommen im Filamente-Podcast. Mein Name ist Jerry und das ist die 15. Folge dieses Strick-Podcasts am 28.05.2016. Ihr findet die Notizen dazu auf meinem Blog unter www.filamente.blogspot.de, mein Profil auf Ravelry unter Schwanengesang und mein Profil auf Instagram unter filamente.podcast. Hallöchen, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Meine letzte Folge ist schon wieder ein paar Wochen her, aber ich habe das Ganze nicht vergessen. Tatsächlich habe ich in der Zwischenzeit schon eine Folge aufgenommen, aber die habe ich nicht hochgestellt, weil ich damit nicht zufrieden war. Und ich will nicht einfach irgendetwas hochladen, mit dem ich selbst unzufrieden bin und bei dem ich mir denke, dass man mir nicht folgen kann und dass es keinen Spaß macht, zuzuhören. Deswegen bitte ich um Verständnis darum, dass ich einfach manchmal mir ein bisschen mehr Zeit nehme. Aber ich hoffe, es hat sich gelohnt und diese Folge wird ein bisschen schöner. Und das klang jetzt ganz schön förmlich mit der Bitte um Verständnis, nicht wahr? Ja, stellt euch vor, ich hätte das irgendwie freundschaftlicher rübergebracht. Okay, dafür habe ich aber inzwischen einige Projekte, mit denen ich aufwarten kann. Ich fange mal chronologisch erstmal an. Das erste ist das Canjon Boxy Lace Top von Kate Archer. Das ist ein kurzer Pullover, der kastig geschnitten ist. Der wird in zwei Teilen gestrickt, ein Vorder- und ein Rückenteil und an den Seiten und den Schultern zusammengenäht. Und dann hat man eben ein sehr kastiges Oberteil, das, wie der Name schon sagt, aus Lace-Mustern besteht. Das Muster gibt es gratis auf Ravelry und ich habe es aus Baumwolle gestrickt. Und zwar war das Zufall, dass ich die gekauft habe, weil ich ja regelmäßig betone, wie ungern ich Baumwolle verarbeite. Aber ich fand die Farbe so furchtbar toll. Und zwar war das Garn die Rico Design Essentials Cotton Decay. Mann, das ist was für ein Wort. Das ist eine Baumwolle, eben in Decay, mercerisiert und gasiert, also sehr glänzend und glatt. Und die Farbe ist Kobalt. Ja, wie Kobaltblau aussieht, wisst ihr wahrscheinlich. Es ist eine total schöne, intensive Farbe, ein tolles Blau und hat mir super gefallen. Und eigentlich hätte ich daraus gern ein Plover gemacht. Allerdings gab es im Geschäft nur noch 4 Knäuel, wovon eines ziemlich abgegriffen war, weswegen ich es nicht kaufen wollte. Und der Plover ist ein ähnliches Oberteil, von dem habe ich schon mal erzählt. Das war, glaube ich, in der letzten Folge. Das ist ebenfalls ein kurzer, kastiger Pullover, der aber in glatt rechts gestrickt ist und noch Ärmelchen dazu hat. Und dadurch verbraucht er natürlich mehr Garn als das Boxy Lace Top, das eben keine angestrickten Ärmel hat und durch das Lochmuster generell einen geringeren Garnverbrauch. Das Muster habe ich ziemlich schnell gestrickt. Es ist ja nicht viel Arbeit, ein sehr kurzes Oberteil mit einer lockeren Maschenprobe. Und ich fürchte, ich habe aktuell immer noch kein Bild davon auf meinem Profil, weil ich es irgendwie nicht wirklich getragen habe. Ich habe das Top seit einem Jahr in meinen Favoriten und fand es immer total schön. Aber als ich damit fertig war, stand ich ein bisschen unschlüssig vor dem Spiegel und war mir nicht sicher, ob das was für mich ist. Ich habe es jetzt mal vor ein paar Tagen getragen, aber kein Foto davon gemacht und ja, es hängt halt rum. Also es trägt sich durchaus angenehm, es ist eine schöne extra Lage für die Tage, an denen es schon sehr warm ist, aber man, ja, es eben keine 30 Grad hatte. Ich meine, was hatte es so ungefähr 25 Grad und da fand ich das ganz schön über einen Trägertop, ja. Und was ich noch schön dran finde, ist, dass man sich dadurch vielleicht ein bisschen angezogener fühlt. So geht es immerhin mir, wenn ich so Trägertops anhabe und die am besten noch Spaghetti-Träger haben, fühle ich mich obenrum relativ nackt. Und dieses Boxy Lace Top sorgt eben dafür, dass ich ein bisschen angezogener bin, aber mir trotzdem nicht übermäßig warm wird in der Hitze. Trotzdem muss ich aber ehrlich sagen, dass ich mir in dem Teil ein bisschen so vorkomme, als hätte ich so ein Küchenvorhang aus der Küche meiner Oma geklaut und einfach mal angezogen. Ja, ich schau mal, dass ich die Tage Fotos davon mache und sie hochlade, dann könnt ihr euch selber ein Bild machen. Das nächste Oberteil, das ich gestrickt habe, ich glaube, das fand noch keine Erwähnung im Podcast, ist ein Top namens Kea. Das ist aus der aktuellen Verena, die heißt Frühsommer 2016, genau. Und das ist dort das Titelmodell. Und als ich Anfang des Monats daran vorbeigelaufen bin in der Rewe, wusste ich sofort, die Ausgabe möchte ich haben. Und ich finde es total lustig, weil ich glaube ich in der letzten oder vorletzten Folge noch gesagt habe, dass ich generell eher keine Sommerstrickhefte kaufe, weil ich dort selten etwas finde, das mir gefällt und ich auch nicht gern mit Baumwolle stricke. Und jetzt habe ich eben diese Sommerausgabe gekauft und dazu noch, glaube ich, 10 Knäuel Baumwolle. Und zwar ist dieses Top auch wieder kastig geschnitten. Irgendwie habe ich es gerade mit kastigen Baumwolltops, fällt mir auf. Und das Interessante an diesem Pullover ist, dass er so ähnlich gestrickt wird wie die Cozy Memory Blankets, genau. Die kennt ihr bestimmt, das sind diese Deckchen, die aus kleinen Vierecken bestehen, die aus Sockenwollresten gestrickt werden. Und das Interessante daran ist, dass man die beiden senkrechten Seiten gleichzeitig anschlägt und sich dadurch eine Diagonale bildet und ja, dadurch der Farbverlauf ein bisschen interessanter aussieht, als wenn man einfach nur in Reihen nach oben stricken würde. So ähnlich ist auch dieses Oberteil gestrickt und ja, dadurch, dass man die quasi den Bund und die Seitennaht gleichzeitig anschlägt und in der Mitte diese Abnahme hat, die Diagonalen bildet, stehen eben die Streifen senkrecht aufeinander. Genau, das habe ich noch gar nicht gesagt, das ist nämlich ein Streifenpullover. Und mir haben es die Farben total angetan, die sind total frisch und irgendwie 90er. Ich habe das Top gesehen und da geht in meinem Kopf immer der Soundtrack los von der Prinz von der Prinz von Bel-Air. Der nannte sich ja immer Fresh Prince und hat sehr bunte Kleidung getragen. Kennt ihr den Prinz von Bel-Air bestimmt, ne? Das habe ich in den 90ern immer geschaut, als ich noch ein kleines Kind war. Und ein Markenzeichen von Will Smith. Ich kann es nicht aussprechen, ihr wisst, wie der Hauptdarsteller heißt. Der war ja Schüler an einem Internat und hat sich aber über seine Hip-Hop, über seinen Hip-Hop-Hintergrund definiert. Und damit er da ein bisschen auffällt und das auch transportieren kann, hat er das Futter seiner Jacke nach außen getragen, sodass er die Regeln befolgt hat und doch die Schuluniform getragen hat, aber dafür trotzdem bunt und auffällig gekleidet war. Und daran musste ich total denken, als ich diesen Pulli gesehen habe. Ja, der Pulli wirkt eben sehr grafisch und auch ja, auffällig durch die Farbgebung. Er beginnt mit dem Bündchen, das in einem Blau gestrickt wird. Also ich habe die Farben genauso gestrickt, wie sie in der am Titelmodell sind. Also erst kommt dunkelblau, dann kommt so ein Smaragdgrün, dann ein dunkleres Lila, dann kommt Pink, dann kommt Orange und im Original kommt wieder Orange, allerdings ein helleres Orange und ich habe hier aber Gelb genommen. Dazu komme ich gleich nochmal. Dann kommt wieder Blau und dann kommt wieder Smaragdgrün. Im Original nimmt man das Garn von Lana Grossa, die Aria. Und das ist ein reines Baumwollgarn, das allerdings als Bändchengarn vorliegt. Genau. Und ich finde die Idee an sich interessant, weil ich mir vorstellen kann, dass das Garn dadurch weicher ist und auch voluminöser und nicht so schwer wird. Weil mein Problem mit Baumwolle ist eben, dass sie sehr dicht ist und dadurch viel Gewicht hat im fertigen Pullover. Aber ich schätze mal, dass das sich bei der Aria in Grenzen hält. Die hat ja auch eine Lauflänge von 165 Metern. Ich hatte also wirklich vor, dieses Originalgarn zu kaufen und den Pullover genauso nachzustricken, wie er in der Verena abgebildet ist. Allerdings war mir die Aria dann doch zu teuer. Was ein bisschen doof ist, weil wenn ich einen Monat gewartet hätte, hätte ich sie deutlich günstiger bekommen. Bei Filati direkt kann man sie nämlich gerade um 20% reduziert kaufen. Aber das Angebot gab es nicht, als ich Anfang des Monats meinen Pulli angefangen habe. Und so bin ich dann mal ins Wollgeschäft gegangen und habe mich nach Äquivalenten umgesehen. Und zwar ist mir aufgefallen, dass Lana Grossa einen Grundstock an Farben besitzt, der quasi in den meisten Qualitäten erhältlich ist. Und deswegen habe ich dann die Classico gekauft. Da habe ich so gut wie alle Farben gefunden. Allerdings konnte ich nur zwei Farben im Garngeschäft kaufen, den Rest musste ich online bestellen. Und da habe ich dann festgestellt, dass die Farben Orange und Koralle sich in der Classico kaum unterscheiden. Also die Streifen hätten bei mir ausgesehen wie ein Partienunterschied und weniger wie ein gewollter Farbunterschied. Deswegen habe ich dann nochmal ein Knäuel in Gelb gekauft. Was ich noch anders gemacht habe, ist, ich habe kein Blau von Lana Grossa verwendet, sondern das von der vom Boxy Lace Top, nämlich dieses Kobaltblau von Rico. Ist das Rico oder Rico? Rico Design, weil mir da das Blau einfach besser gefallen hat. Das bei von der Classico war mehr so ein Aqua und das mochte ich nicht so sehr. Jetzt hatte ich allerdings Pech. Und zwar strukturiert Idee Kreativ hier sein Sortiment um und nimmt Rico Design raus. Stattdessen kommt Wolle Rödel rein, beziehungsweise geht dieser Wandel schon eine ganze Weile. Und jetzt kam eben die Rico raus. Und ich wusste das eigentlich gar nicht und habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass die Regale wieder aufgefüllt werden, bis ich einfach mal auf Facebook nachgefragt habe, wann denn wieder Nachschub kommt. Und da hieß es, dass die Rico Design Cotton Decay Essentials irgendwas in das Online-Sortiment übergeht und wir hier im Geschäft nicht mehr die Rico kaufen können, sondern nur das Äquivalent von Wolle Rödel. Allerdings haben sie die Farbe Kobalt nicht. Die restlichen Farben sollten gleich sein, obwohl das unterschiedliche Marken sind, aber das Kobalt gibt es eben nicht. Und das war jetzt ein bisschen doof, weil ich zwar genug von dem Blau hatte, um die Bündchen zu stricken und den einen Streifen, der noch im Pullover vorkommt, aber nicht mehr, um die Ärmelbündchen zu machen. Und das fand ich ein bisschen blöd, weil ich fand, dass gerade das den Pullover so besonders macht, weil man eben am Bund das dunkelblaue Rippenmuster hat und sich das an den Ärmeln nochmal wiederholt. Ja. Leider gab es dann eben nichts mehr von diesem Blau und ich hatte nicht mehr genug. Mir sind am Ende noch 10 Gramm übrig geblieben und daraus hätte ich keine zwei Ärmelbündchen hinbekommen, zumal die relativ lang gestrickt werden. Der Pullover besteht ja nur aus zwei Rechtecken, die entsprechend zusammengenäht werden und für die Ärmel nimmt man dann eben Maschen auf und strickt sie runter. Und das war eben, ja, hätte mehr Garn verbraucht, als ich gehabt habe. Und ich hätte zwar von so ungefähr allen Farben noch genug übrig gehabt, um die Ärmel zu machen. Ich habe sie aber wieder in diesem Smaragdgrün gemacht, oder ich glaube, in der Classico heißt das Flaschengrün, weil das nicht auffällt und man meinen könnte, ich hätte die Ärmel an einem Stück dran gestrickt. Also in einem Stück gestrickt, zusammen mit dem Vorder- und dem Rückenteil. Ja, insgesamt war dieser Pulli sehr schnell gestrickt. Ich war da selber erstaunt. Ich meine, okay, es ist Decay, aber trotzdem in Reihen und eine große Größe. Der Pullover soll auch relativ locker sitzen. Aber durch die Streifen ging das dann doch relativ schnell, besonders da man eben regelmäßig Abnahmen strickt und dadurch quasi mit jeder Reihe die Maschenzahl reduziert und es gefühlt immer schneller geht. Ja. Mein Problem mit diesem Pullover war, dass ich beim Zusammennähen Probleme hatte. Normalerweise habe ich die nicht, aber ich denke, hier war zum einen der Fehler, dass ich die Randmaschen glatt rechts gestrickt habe. Normalerweise stricke ich die eben kraus rechts. Ich weiß gar nicht, warum ich das hier nicht so gemacht habe. Wahrscheinlich, weil es nicht in der Anleitung stand. Und zum anderen ist das Maschenbild relativ locker. Bevor ich es gewaschen habe, war es noch fester und hat mir eigentlich gut gefallen, da ich prinzipiell dichtere Gestricke bevorzuge. Allerdings ist der Pulli nach dem Abketten oder ja, wenn man das Vorder- und das Rückenteil fertig gestrickt hat, sehen beide Teile ziemlich unförmig aus. Denn dadurch, dass man es in der Diagonalen hochstrickt, verzieht sich das Ganze. Und ich musste das relativ stark blocken oder spannen. Und da kommt noch hinzu, dass auf der einen Seite die Höhe des Pullis dadurch bestimmt wird, wie viele Reihen man strickt, und auf der anderen Seite aber dadurch, wie viele Maschen man zu Beginn angeschlagen hat für die Seitennaht. Und da Maschen eher, eine Maschenprobe ist ja meist so, dass man in die Breite weniger Maschen braucht als in die Höhe. Und macht das gerade Sinn, was ich sage? Ich bin mir nicht sicher, aber worauf ich hinaus will, ist, dass man bei der einen Seite relativ lang ziehen muss, um sie genauso lang zu bekommen wie die andere. Auf jeden Fall musste ich das ziemlich stark spannen und dadurch hat sich das Maschenbild nochmal gelockert. Was ich im Endeffekt doch schön finde, der Pullover ist dadurch nicht nicht durchsichtig geworden oder so, aber hat eher noch gewonnen, weil er jetzt noch ein bisschen lockerer fällt und sich einfach schön anfühlt und schön trägt. Allerdings hat mir das Zusammennähen ein bisschen erschwert. Zuerst habe ich den Pulli an den Schultern zusammengehäkelt. Das mache ich an den Schultern immer dann, wenn ich nicht den Three-Needle-Bind aufmachen kann, weil Schulternähte ja prinzipiell eher ein bisschen fester und nicht unbedingt elastisch sein sollen, um den Pullover tragen zu können. Das ging ja aber aufgrund der Konstruktion nicht, also habe ich die Schultern zusammengehäkelt. Dabei musste ich ziemlich tief in den Pullover reingehen, konnte also nicht gleich die Randmaschen nehmen, weil die einfach zu locker waren. Und dadurch hatte ich eine ziemlich breite Nahtzugabe und das sah einfach nur scheußlich aus. Ich hatte eine wirklich wulstige, unschöne Naht. Locker war sie auch und ich war einfach furchtbar unzufrieden. Dann habe ich versucht, das Ganze nochmal mit einer Naht zu machen. Die war aber nicht viel besser. Dabei habe ich Sockenwolle genommen. Das hat nicht wirklich was gebracht. Der nächste Versuch war dann meine Overlock-Maschine. Ja, das war auch nicht viel besser, weil durch dieses Verketten auch eine wulstige Naht entsteht. Und zusätzlich habe ich mir dabei noch in den Pullover geschnitten. Das musste ich dann auch noch flicken. Und ich war dann wirklich frustriert. Ich meine, da war viel Arbeit steckt in dem Pullover. Und ich habe mich so gefreut, ihn endlich tragen zu können. Und dann habe ich es vermasselt, weil ich zu doof war, die Sache anständig zusammenzunähen. Jetzt hatte ich aber Glück, denn ich habe mir vor ein paar Tagen in einem Secondhand-Shop einen Strickpullover gekauft und der war handgestrickt. Und als ich ihn umgedreht habe und mir die Nähte angeschaut habe, habe ich mir noch gedacht, ja, die Person, die mochte lieber stricken als nähen, das sehe ich schon gleich. Und zwar ist das ein Baumwollpullover, der aus einem Bändchengarn gestrickt ist. Und die Nähte wurden nicht mit dem Strickgarn gemacht, sondern mit einem Nähfaden. Und auf den ersten Blick fand ich das komisch, ich kenne das so nicht. Aber nachdem ich das Problem mit den wulstigen Nähten bei meinem Pullover hatte, ist mir dann klar geworden, warum das so gemacht wurde. Und das habe ich dann einfach auch gemacht. Ich habe dann einen Nähfaden genommen und die alle Nähte mit dem Rückstich nochmal geschlossen, die breiten Nahtzugaben abgeschnitten und von Hand versäubert, nicht mit der Overlock. Und das hat gehalten. Ich hatte den Pullover heute an und die Nähte sind sehr viel schöner. Also von außen sieht es ganz gut aus. Hier und da gäbe es noch Stellen, die ich kritisieren könnte, aber so genau schaut das keiner an. Von innen sieht es natürlich ein bisschen komisch aus, einfach weil das Gestrick abgeschnitten wurde und der Überwendlingsstich, heißt der so Überwendlingsstich, von Hand einfach nicht so schön professionell aussieht wie die Kettelnaht einer Overlock. Aber so bin ich einfach zufrieden mit dem Pullover. Vorher hätte ich ihn am liebsten weggeworfen und wenn das mit dem Nähgarn auch nicht geklappt hätte, dann wäre er wahrscheinlich wirklich weggekommen. Ja, und das ist eben dieser Pullover. Dass meine Ärmelbündchen in grün sind, stört mich eigentlich gar nicht so. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt und war erstmal ein bisschen frustriert, aber ich bin eigentlich doch zufrieden. Ich habe den Pulli heute getragen. Das Wetter war ganz schön wechselhaft. In der einen Sekunde war es ziemlich warm oder fast schon heiß. In der nächsten hat es genieselt und dann doch geregnet und schwül war es auch. Natürlich war es schwül, wenn es geregnet hat. Und ich fand den Pulli angenehm zu tragen. Er war nicht zu warm durch die kurzen Ärmel, aber er ist doch relativ warm für einen Sommertop. Also er ist eher etwas für den Frühling. Die Farbgebung sagt für mich zwar eher Sommer, aber ja, vom Wärmegrad her eher was für den Frühling und prinzipiell doch ziemlich angenehm zu tragen. Ich hatte erstmal Angst, dass der Pullover zu schwer sein könnte durch die ganze Baumwolle, aber das ist er gar nicht. Er wiegt insgesamt so um die 400 Gramm, was ich schon viel finde, denn aus Sockenwolle zum Beispiel, wenn ich da mir einen langärmeligen Pullover stricke, wiegt der vielleicht ein bisschen mehr als 300 Gramm. Also schon relativ schwer, aber es fällt mir nicht unangenehm auf. Insgesamt bin ich also zufrieden. Die Baumwollen waren beide sehr schön zu verstricken, sowohl die Essentials Cotton Decay und die Classico. Die Classico finde ich aber ein bisschen schöner vom Griff her. Die kommt mir ein bisschen weicher vor und einfach liegt schöner in der Hand, fasst sich schöner an als die Rico Design, finde ich. Aber ich fand beide gut und auch nicht besonders aufspreizend. Ja, und das wäre dann der Abschluss zu meinem Kapitel Jerry mag keine Baumwolle. Vielleicht sollte ich einfach aufhören, das zu sagen, denn Ja, es ist jetzt mein drittes kastiges Baumwolloberteil in Folge, von daher hat sich da scheinbar etwas getan. So, das sind meine beiden fertigen Strickprojekte. Ich habe allerdings noch zwei Oberteile fertig, die sind aber nicht gestrickt, sondern genäht. Ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt, dass ich eigentlich bei den Handarbeiten zuerst genäht habe und dann gestrickt. Allerdings war es so, dass ich beim Nähen relativ ungeschickt war oder nicht sorgfältig genug. Und ja, nachdem ich etwas Abstand zu meinen Nähprojekten gewonnen hatte, fand ich sie alle ziemlich schrecklich, wollte sie nicht tragen und habe sie weggeworfen. Teilweise habe ich sogar überlegt, ob ich meine Nähmaschine und die Overlock verkaufe, wobei ich meine Nähmaschine nicht verkaufen kann. Das ist eine relativ alte Nähmaschine und war ein Brautgeschenk meines Vaters an meiner Mutter. Also das würde ich eher nicht verkaufen, aber die Overlock, die habe ich mir selber gekauft. Ja. Allerdings hat es mich in letzter Zeit geparkt und ich wollte doch wieder etwas nähen. Und ja, da habe ich mal durchgeschaut, mir Pinterest angeschaut und Instagram und Etsy und geguckt, was ich gerne machen würde. Und da bin ich auf eine Schnittmusterdesignerin gestoßen, die auf Etsy ihre Schnittmuster verkauft und der Name ist Salme oder Salmi, also Salme, ist aber eine britische Designerin und hat sehr klare Strickmuster, also ihre Strickmuster, eher Schnittmuster. Ihre Entwürfe sind ziemlich geradlinig und sehr einfach. Ich glaube, die wenigsten haben einen Reißverschluss oder Knöpfe. Und das erste, was ich genäht habe, ist das Maria-Top von ihr. Das ist eine kurzärmelige Bluse, die ja leicht tailliert ist und als ja Deko-Element eine Art Streifen auf der vorderen Körpermitte hat. Und der entsteht eben dadurch, dass man eine relativ breite Nahtzugabe lässt, wenn man die Vorderteile zusammennäht und die umbügelt. Dieses Oberteil hat keine Abnäher, was ich im ersten Moment ein bisschen schwierig fand, weil ja, wenn man nicht sehr gerade gebaut ist, dann profitiert man eigentlich von Abnähern und kastige Schnitte aus Webstoff sehen da nicht so gut aus. Der Pullover, das Top wird eben aus Webstoff genäht und nicht aus Strick. Und um das auszugleichen und damit da keine komischen Falten geworfen werden oder so, habe ich dann meinen Stoff im Schrägschnitt zugeschnitten. Ich hatte da 2 Meter Viskose in Kardinalrot und die habe ich im Schrägschnitt zugeschnitten, damit ja, der Stoff ein bisschen elastischer wird und weicher fällt und sich besser anpasst an alle Rundungen und Dellen und was man da so hat. Die Bluse ist ganz okay geworden. Der Kragen könnte besser sein, aber es geht. Von außen ist er ganz okay. Hier und da ist die Naht vielleicht ein bisschen wackelig oder der Kragen nicht überall gleich breit. Aber es klingt, wenn ich es sage, schlimmer als es aussieht, wenn ich den Pulli. Wenn ich den Pulli trage, sieht es nicht so schlimm aus, wie wenn ich ihn jetzt beschreibe. Das wollte ich sagen. Ja, und was noch ein bisschen komisch geworden ist, ist dieses Deko-Element, das ich vorhin angesprochen habe, dieser Streifen. Und zwar, ja, werden die Kanten davon im Original nicht auf der Bluse angesteppt, was ich unglücklich finde und das nächste Mal definitiv machen würde. Denn bei mir ist das jetzt wirklich doof. Also man hat eben diese breite Nahtzugabe und man macht damit eigentlich nicht mehr, als sie zu säumen und bügelt sie dann runter in der Hoffnung, dass sie schön sauber liegt. Das tut sie bei mir aber nicht, sondern sie rüscht sich so ein bisschen. Und jetzt habe ich eben eine Bluse mit einem breiten, langen Streifen in Rot, der sich irgendwie kräuselt. Also ich überlasse euch, was ihr da für Assoziationen habt, aber ich kann euch sagen, meine gehen in Richtung weibliches Geschlechtsteil und ich finde das nicht sehr ja, ästhetisch. Also das nächste Mal würde ich es einfach direkt am Oberteil annähen und nicht einfach nur runterbügeln und dabei belassen. Ja, aber insgesamt finde ich, das ist eine schöne Bluse und ich werde sie bestimmt auch nochmal nähen. Ich mag den Kragen. Das ist kein Bubikragen, sondern ein, also auf Englisch heißt das Bandcollar. Ich weiß aber nicht, wie das auf Deutsch heißt. Die Bluse hat eben vorne einen kleinen Schlitz, bevor sich die Mittelnähte treffen. Und der Kragen ist ein wenig, also relativ breit, ich glaube so 3 cm, aber hat eben keine besondere Form, ist kein Stehkragen und auch kein Bubikragen, sondern eben einfach nur ein breiterer Streifen, der quasi um den Ausschnitt nochmal drumherum ist. Das nächste Mal würde ich die Bluse auch ein wenig kleiner nähen, also eine Nummer kleiner. Die Schnitte sind von ihr wohl relativ weit, also auf jeden Fall trifft das auf dieses Top zu. Und ich finde, obenrum hat man wirklich ziemlich viel Stoff. Und teilweise ist das wahrscheinlich auch einfach, damit man reinkommt. Da die Bluse ja nicht elastisch ist und keinen Reißverschluss und keine Knöpfe hat. Aber dadurch, dass man vorne diesen Schlitz hat, kommt man eigentlich gut rein und braucht nicht so viel mehr Weite. Insgesamt war ich aber so zufrieden mit der Bluse und dem Schnittmuster, dass ich dann gleich noch ein Design von dieser Designerin ausprobiert habe. Und das ist das Buttonless Shirt Dress. Ich denke, der Name sagt alles. Das ist ein Hemdkleid, das vorne auch wieder einen Schlitz hat, der so, ich glaube, der ist so 8 cm lang und eben ärmellos ist. Hier hat man aber Brustabnäher. Ich müsste den Schnitt eigentlich noch um Rückenabnäher erweitern. Aber ja, dieses Blusenkleid hat keine Knöpfe und dafür aber einen Stehkragen. Und ich bin ein absoluter Fan von Stehkrägen und zusammen mit diesem Schlitz sieht das in meinen Augen richtig schön aus. Jetzt habe ich dieses Kleid aus einem interessanten Stoff genäht, wobei Stoff eigentlich falsch ist. Im Grunde habe ich Plastikfolie genommen. Aber lasst mich zu Ende reden. Diese Plastikfolie wurde mir tatsächlich als Stoff verkauft und zwar als Crepe. Die habe ich bei Karstadt gekauft. Und diesen Stoff habe ich als eine Art Ersatz gekauft. Und zwar habe ich mich ja viel umgesehen die letzten Tage in der Nähwelt im Internet und bin dort auf einen britischen Online-Shop gestoßen und habe dort einen Stoff gefunden, den ich so furchtbar schön fand. Durch dieses ganze Stoffe anschauen ist mir nämlich klar geworden, dass ich ein absoluter Fan von Retro-Mustern bin. War mir vorher nicht bewusst, aber ist scheinbar so. Und dieser Stoff ist eben, ja, wie beschreibe ich dieses Retro-Muster? Ich habe ein Bild von meinem Kleid auf Instagram, vielleicht stelle ich es auch auf meinem Podcast hoch. Ja, aber dieser Stoff sieht ein bisschen, der Druck sieht ein bisschen so aus wie diese Perlenvorhänge, die man in den 70ern hatte. Ich glaube, das ist die beste Beschreibung. Und dieser Online-Shop hatte den Stoff eben in verschiedenen Blautönen mit ein bisschen Rosa und Weiß. Und ich fand ihn so furchtbar schön. Ich hätte so gern den Stoff gehabt. Allerdings ist er eben aus 100% Polyester und eigentlich meide ich Polyester sehr. Was die Bekleidung angeht, Ausnahmen sind für mich Sockenwolle und Baumwollgarne, weil die in meinen Augen durch die Synthetik profitieren. Aber so ein 100%iger Polyesterstoff, der sich auch noch anfühlt wie Plastikfolie und auch so glänzt, also das ist schon hart an der Grenze. Und dieser Stoff war eben ziemlich teuer. Einmal war er so teuer und dann nochmal teurer in Anbetracht der Tatsache, was für ein Material das ist. Und dazu wäre dann noch der Versand aus Großbritannien gekommen und ich war mir auch gar nicht sicher, ob mir das so gefallen würde. Ich denke, es passiert relativ schnell, dass man einen Print sieht und sich denkt, wow, das hätte ich so gern. Und dann etwas daraus genäht hat, kann es sein, dass man merkt, dass das, ja, der Stoff auf den Beinen vielleicht ganz schön war, aber als Kleidungsstück vielleicht nicht die beste Wahl. Und dann hatte ich aber Glück. Ich habe nämlich bei uns in Karstadt genau denselben Stoff gesehen. Es war dasselbe Material, dieselbe Zusammensetzung, derselbe Print, nur in anderen Farben. Und da habe ich mir dann 2 Meter gekauft. Dieser Stoff war nämlich nur halb so teuer wie in Großbritannien und dann nochmal reduziert. Also es war dann ein Preis, den ich eher gerechtfertigt fand für 100% Polyester. Und so habe ich quasi eine Art Probeteil gemacht. Allerdings nicht unbedingt für den Schnitt, sondern eher für den Print, weil ich sehen wollte, ob ich so etwas mag. Ja, dieses Kleid war einfach zu nähen. Der Kragen wird genauso verarbeitet wie bei meinem Maria Top, Nur ist das hier eben ein Stehkragen, das heißt, der sitzt eben weiter oben. Und hier habe ich den Kragen auch richtig verarbeitet, denn eigentlich soll man das so machen, dass man am Ende weder von innen noch von außen die Nahtzugabe sieht. Bei meinem Maria-Top habe ich die Anleitung nicht so richtig verstanden und habe innen sehr wohl eine Nahtzugabe. Die habe ich dann mit der Overlock versäubert und jetzt habe ich da eine breite, kratzige Naht. Das ist bei meinem Buttonless-Shirt nicht so, das habe ich Shirt-Dress nicht so. Da hat das alles geklappt und insgesamt bin ich sehr zufrieden damit, wie ich dieses Kleid genäht habe. Also prinzipiell würde ich es schon tragen. Allerdings, ja, war die Idee vom Probeteil für den Print gar nicht so dumm. Denn als ich dieses Kleid dann anprobiert habe, ich habe dazu noch einen kleinen dünnen Gürtel durch die Taille gezogen. Da näht man auch zwei Schlaufen an, damit ein Gürtel dahin passt. Und eigentlich soll man auch einen Gürtel aus dem entsprechenden Stoff zuschneiden. Das habe ich aber nicht gemacht. Ich habe einen Gürtel genommen, den ich schon habe. Und stand dann vor dem Spiegel und ja, wenn man es nett meint, kann man sagen, es sieht sehr nach Vintage aus. Ich bin aber der Meinung, Vintage ist oft ein Euphemismus für altmodisch und genauso sieht der Pulli das Kleid aus. Also, es hatte was von Arbeitskleid irgendwie. Also, es sah schon retromäßig aus. Man schaut mich darin an und versetzt mich irgendwie in die 60er Jahre oder ja, so ungefähr. Vielleicht ein bisschen früher, vielleicht ein bisschen später. So gut bin ich in Modegeschichte nicht. Ja, aber es sah nicht sehr schmeichelhaft aus und mein Freund hat sich ernsthaft geweigert, so mit mir vor die Tür zu gehen. Aber wie gesagt, es gibt davon ein Bild auf meinem Instagram-Profil und wenn sich's einer anschauen will und überhaupt, ja, hat sich wieder bestätigt, dass 100% Polyester vielleicht nicht unbedingt das Beste ist. Das Kleid hat sich sofort statisch aufgeladen und glänzt unschön, aber ich muss sagen, so ein bisschen gefällt mir das Kleid schon. Also, ich habe es jetzt nicht getragen, ich bin damit noch nie vor die Tür, sondern habe es mir nur vom Spiegel angeschaut. Aber kennt ihr das, wenn ihr irgendetwas hässlich findet, aber so hässlich, dass ihr es schon wieder gut findet? So ungefähr ging es mir mit dem Kleid. Und ich wusste im ersten Moment immer noch nicht, ob ich jetzt diesen Stoff in Großbritannien bestelle oder nicht. Da mir der eben immer noch sehr gut gefällt und dieses Kleid ja irgendeinen Nerv bei mir trifft. Aber ich sag's mal so: Der Print ist jetzt bei mir ad acta gelegt, der ist wirklich teuer für 100% Polyester und ja, es ist auch keine schöne Webart. Ich meine, es gibt Polyesterstoffe, die auf ja eher zu Kleidung passen und sich auch eher wie Kleidung anfühlen, aber der Stoff hatte wirklich was von Folie. Ja, und das war mein viertes und letztes fertiges Projekt. Und insgesamt habe ich dann noch ein paar andere Pullis, sage ich, Schnitte, die ich gern von Salme hätte, aber ich muss jetzt mal ein bisschen langsam machen. Denn ja, prinzipiell habe ich den Eindruck, dass diese Schnittmuster teurer sind als die Strickmuster. Und ja, muss ich einfach mal ein bisschen langsam machen und nicht gleich mein ganzes Geld rausschmeißen. Außerdem denke ich mir, dass die viele der Kleider und Oberteile eine gemeinsame Basis haben und wenn ich da ein bisschen ja, dran arbeiten würde und die Schnitte umzeichnen würde, könnte ich mir manche Designs vielleicht auch selbst erarbeiten. So, das sind die fertigen Projekte. Machen wir weiter mit den aktuellen Projekten. Eines davon ist ein Pulli von Vera Velimäki und das ist der Breathing Space. Der Pulli ist total bekannt auf Ravelry. Das ist dieser Raglan von oben, der ab der Passe einen Teil in verkürzten Reihen hat, der dafür sorgt, dass der Pulli asymmetrisch, ja, einfach asymmetrisch geformt ist und auf der einen Seite länger ist als auf der anderen. Und da man ihn auch in Streifen strickt ab der Passe, wird diese asymmetrische Form nochmal betont und das Ganze sieht interessanter aus als der Standard Streifenpulli. Der Pulli fällt für mich in mein Projekt bezüglich des Vorratsabbaus. Ich habe dafür nur Garne genommen, die ich schon in meinem Vorrat hatte. Und zwar ist der Pulli, wie gesagt, gestreift. Und im Original wird eben ein ja, semi-solid Garn verwendet, ein fast einfarbiges, handgefärbtes Garn und dann eben ein gesprenkeltes. Für die einfarbigen Stellen am Pulli habe ich die Sockenwolle von Supergarne genommen, die aktiv in Vierfach. Da habe ich noch drei Knäule in Dunkelblau da. Und bei dem gesprenkelten Garn musste ich mich sehr zusammenreißen, kein Garn zu kaufen. Die sehen ja einfach schön aus und ja, ich hätte gern eins gehabt und so viele Färber bieten das an und die Auswahl ist wirklich toll, aber ja, ich habe mir gedacht, reiß dich mal zusammen und arbeite mit dem, was du hast. Und deswegen habe ich ein ungefärbtes Garn aus meinem Vorrat genommen und einfach mal selbst gesprenkelt. Und dort habe ich die Farben Pink, Blau, Gelb und auch so ein kleines bisschen Schwarz verwendet und einfach mal drauf gesprenkelt. Beim Pulli habe ich inzwischen die Ärmel abgeteilt und habe auch die verkürzten Reihen gestrickt. Das heißt, ich müsste jetzt nur noch den Körper zu Ende stricken und die Ärmel, also eigentlich nur noch glatt rechts in der Runde. Aber nachdem die Passe und die verkürzten Reihen vorbei waren, hatte ich keine Lust mehr auf den Pullover und jetzt liegt er rum. Ja, dazu kann ich, glaube ich, eigentlich nicht sehr viel mehr sagen. Die Anleitung ist einfach nachzuvollziehen und ich finde die Raglan-Linien interessant, denn eigentlich habe ich bei Raglan-Pullovern für mich eine kleine Regel oder eine Ästhetik, die mir gut gefällt. Und zwar bevorzuge ich bei Herrenpullovern das Stricken von unten, weil man durch die Abnahmen meist eine deutliche Raglan-Linie bekommt, die die Schultern schön betont. Und bei Damenpullovern stricke ich eher von oben, weil man dort die Raglan-Linien durch Zunahmen arbeitet und die dadurch weniger auffällig sind. Bei dem Pullover ist das hier aber nicht der Fall, sondern diese Raglan-Linien sind ziemlich breit. Aber ich finde das hübsch, das hätte ich eigentlich nicht gedacht. Und überhaupt ist es ungewöhnlich, dass ich den Pullover stricke und insgesamt habe ich das Gefühl, dass ich mich gerade in farblich unbekanntes Terrain begebe. Nämlich, ja, als ich den Pulli gesehen habe auf Ravelry, hat er mich nicht wirklich angesprochen. Aber dann war ich auf dem Wollmeisten Sale und habe den Pulli dort in Live gesehen und da hat er mir irgendwie gefallen. Also habe ich ihn mal angefangen. Allerdings, ja, bin ich auch ein bisschen unsicher, ob ich den wirklich tragen werde, wenn er fertig ist. Ich meine, der Kea-Pullover, der ist eigentlich auch untypisch für mich. Das hat auch schon jemand auf Ravelry kommentiert, dass ich ja eigentlich sage, dass ich nicht viele Farben trage und mich eher dazu anhalten muss, etwas anderes als schwarz zu tragen. Und dann komme ich an, hey, habt ihr schon meinen tollen neuen Regenbogenpulli gesehen? Und der Breathing Space durch die Streifen und dann noch das Gesprenkelte, eigentlich besitze ich nicht einen Streifenpulli und gesprenkelt sowieso nicht. Und dann ist der Pulli auch noch beides. Und ich habe so die leichte Befürchtung, dass ich den Pulli dann nicht wirklich tragen werde. Ich habe noch so ein Modell und das ist mein Paper Dolls von Kate Davies. Und das ist ein Rundpassenpulli, der als Musterelement eben diese Püppchen hat, die man kennt, wenn man ein Blatt Papier zusammenfaltet, da eine weibliche Silhouette oder meinetwegen auch männliche ausschneidet und dann faltet man das Blatt wieder auseinander und man hat lauter Figürchen, die sich an der Hand halten. Genauso sieht dieser Pulli aus. Und bei mir ist der in den Farben Petrol, Weiß und Rosa. Und insgesamt finde ich ihn sehr bunt und ich trage ihn nicht wirklich. Ich habe den Pulli seit einem Jahr mindestens und ich habe ihn nicht wirklich getragen. Ich glaube, ich habe ihn sogar 2 Jahre. Ich habe ihn einmal angehabt in der letzten Zeit und das auch nur, weil es auf Instagram gerade die Aktion Me Made May gibt. Da macht man eben Fotos von den Kleidungsstücken, die man selbst gefertigt hat, sei es jetzt gestrickt oder gehäkelt oder genäht, und lädt die auf Instagram hoch mit diesem Hashtag oder was sagt man denn auf Deutsch für Hashtag? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Und da habe ich den mal angezogen, aber das war halt wirklich sehr bewusst und ja, normalerweise greife ich nicht nach diesem Pulli. Und ich habe so die leise Befürchtung, dass es mit dem Breathing Space vielleicht ähnlich wird. Aber schauen wir mal, vielleicht habe ich ja mehr Lust dran weiter zu stricken, wenn das so Wetter wieder kühler wird. Aktuell habe ich da nicht so viel Lust drauf. Das andere Projekt, an dem ich gerade arbeite, ist mein vierter Westbourne. Der taucht immer wieder auf. Das ist ein Raglan von oben von Isabel Krämer, der einen relativ weiten, aber flachen Ausschnitt hat, der mir sehr gut gefällt. Und im Original hat er Streifen, sowohl auf dem Oberkörper als auch auf dem Ärmel, wobei es da zwei Versionen gibt, eine mit ohne Streifen an den Ärmeln und eine mit. Und ich habe zwei fertige Westbunds und zwei angefangene und keiner hat Streifen. Und deswegen sage ich ja, dass ich das ein bisschen kritisch finde, dass ich den Breathing Space stricke. Meinen Westbund stricke ich in Hot Pink. Und das ist auf einem Leinengarn gefärbt, das ich aus Litauen bezogen habe. Und zwar heißt der Shop Yarn Stories und ist auf Etsy und vertreibt eben sehr günstig Leinengarne, die man, die eigens aufgespult werden, so wie ich das verstanden habe. Man kann sich nämlich selbst entscheiden, ob man ein zwei-, drei- oder vierfädiges Garn haben möchte. Ich habe mich für ein vierfädiges entschieden und die Farbe ist eben ein sehr intensives Pink. Und ich stricke auch diesmal wieder eine kurzärmelige Version. Ich habe auch meine beiden anderen Westbunds nur mit kurzen Armeln gestrickt. Und ja, ich bin noch in der Passe. Und es ist das erste Mal, dass ich mit Leinengarn stricke. Und ich finde es sehr, sehr schön und sehr interessant. Ich habe eine Maschenprobe gemacht und im Internet gelesen, dass Leinen oft weicher wird, wenn man es heiß wäscht und gerne auch in den Trockner wirft. Jetzt haben Pflanzenfasern aber die Tendenz dazu zu schrumpfen, wenn man sie heiß behandelt. Deswegen habe ich eine Maschenprobe gestrickt und heiß überbrüht, um ein Programm im Trockner zu simulieren. Und da ist meine Maschenprobe ziemlich geschrumpft. Und dann habe ich sie noch gespannt. Und dann wurde die Maschenprobe wirklich sehr schön weich. Mein Gestrick aktuell, das noch nicht gewaschen und gespannt wurde, ist sehr steif. Also da fällt auch nichts irgendwie weich, sondern es steht einfach nur ab. Und bei der Maschenprobe ist das überhaupt nicht der Fall. Die fällt wirklich sehr schön weich und ist auch blickdicht, was man von dem Gestrick nicht sagen kann, wenn es noch nicht gewaschen ist. Also ich freue mich sehr drauf, wenn der Pulli fertig ist, ihn zu waschen und in den Trockner zu stecken und dann zu spannen und einen ganz schönen weichen und farbenfrohen Pulli zu bekommen. Und der Pulli versöhnt mich gerade auch wieder ein bisschen. Und zwar habe ich mich ja, wie gesagt, die letzte Zeit mehr mit dem Nähen beschäftigt und mir auch viele Stoffe angesehen. Und ich habe auch einige reduzierte Stoffe gesehen, die ich sehr gern gekauft hätte und die mir aber leider absolut nicht stehen. Es waren oft eben Retro-Prints, die eben viel Rosa haben, aber eben so ein helles, blasses Rosa, generell eben diese ausgewaschene Farbgebung, die ich eben schön finde, aber die an mir absolut bescheuert aussieht. Ich habe dann noch jeden gefragt, den ich kannte, hey, findest du, das würde mir stehen? Und jedes Mal kam dann nur Stirnrunzeln und nee, lass mal. Aber ich denke, dieses Hot Pink ist dann etwas, das ich tragen kann und mich wieder ein bisschen damit versöhnt, dass mir nicht die anderen Farben gefallen, die ich gerne tragen würde. Aber ich meine, dieses krasse Pink ist ja auch etwas und ich finde es ziemlich cool. Ich habe von dem Garn noch zwei Knäuel, das habe ich gar nicht gesagt. Ich habe 200 Gramm von diesem Pink gekauft und dann noch 200 Gramm in Masala. Und das ist eben ein dunkles, rötliches Braun. Was ich daraus machen werde, weiß ich noch nicht. Also es soll natürlich auch wieder ein Sommertop werden, aber da habe ich mich auf kein Modell festgelegt. Ja, und da stricke ich jetzt aktuell relativ viel dran, eben an diesem Westbund, wenn ich gerade nicht nähe. Und ja, ich muss mich da auch ein bisschen abwechseln, weil ich relativ schnell Probleme in der Hand bekomme, wenn ich zu viel und zu lange stricke. Und deswegen ist es ganz nett, wenn ich da ein bisschen abwechseln kann und einfach um da eine Sehnscheidenentzündung zu vermeiden. Insgesamt möchte ich jetzt aber eher monogam an den Sachen stricken, die ich habe und nichts Neues mehr anfangen und tendenziell erstmal fertig stricken, was ich schon alles angefangen habe. Ich habe dann noch einen Pulli für Phil, der fertig werden sollte, einen Schal für ihn, Socken für ihn und es fällt gerade auf, dass ich ziemlich viel für meinen Freund stricken will, obwohl ich mir eigentlich vorgenommen habe, dass ich dieses Jahr eigentlich gar nichts für ihn stricken will. Aber der Schlawiner weiß schon, wie er es macht. Letztens kam er nämlich, als wir wieder eine Kaltwetterfront hatten, und hat gemeint: Weißt du, es ist eigentlich ganz schön kalt, aber da ich die ganzen Stricksachen von dir habe, dein Pulli und deine Socken, muss ich überhaupt nicht frieren. Ja, und das motiviert mich dann schon für ihn, weiter Sachen zu stricken. Und irgendwie mache ich mir da selbst Druck, weil ich in letzter Zeit eben eigentlich nur für mich gestrickt habe. Und ja, möchte irgendwie wieder etwas für ihn fertig haben, aber ich meine, er zwingt mich nicht dazu und hat auch nicht nochmal nach seinen Sachen gefragt, aber irgendwie, ja, habe ich langsam ein schlechtes Gewissen und das Bedürfnis, ihm irgendetwas Handgemachtes zu geben. Ja, aber dann weiß ich spontan noch von einem Schal, der rumliegt, der für mich ist, den ich gerne fertig machen würde. Und ja, insgesamt liegt ziemlich viel rum, was gerade fertig gestrickt werden würde, müsste. Aber dass ich keine neuen Strickprojekte anfangen darf, bedeutet nicht, dass ich auch keine neuen Nähprojekte anfangen darf. Und insgesamt, ja, habe ich drei Nähsachen, die ich bald machen möchte. Und da finde ich es ganz okay, eine längere Liste zu haben, denn die Schnitte, die ich mir aktuell aussuche, sind relativ einfach und da kann man an einem Wochenende eigentlich ein Kleid oder eine Bluse nähen. Ich möchte auf jeden Fall noch so ein Buttonless-Sleeve-Shirt nähen. Und zwar gibt es bei Karstadt gerade Rabatt auf ziemlich viele Stoffe. Die bauen nämlich gerade um. Die letzten Male, als ich bei Karstadt reingeschaut habe, was zugegebenermaßen Jahre her ist. Also ich bin schon öfter bei Karstadt, aber da schaue ich normalerweise nur nach der Wolle. Und die letzten Male, die ich nach Stoffen geschaut habe, da gab es eigentlich nur diesen Grabbeltisch. Ansonsten waren die Stoffe tendenziell teuer. Und jetzt haben sie aber sehr, sehr viele reduzierte Ballen. Und da habe ich zum einen einen Ausbrennerstoff gefunden, der mit rosa und blauen Blüten bedruckt ist. Allerdings sind diese Blüten ein bisschen abstrakter, beziehungsweise haben sie auch ein bisschen was von Flecken oder Farbsprenkeln. Also es sind keine akkurat gezeichneten Blümchen, wie kleine Mädchen sie in ihre Hefte malen, sondern ja, ein hübsches Blumenmuster und ist eben ein Ausbrennerstoff, der teilweise auch ein bisschen transparent ist. Das heißt, ich bräuchte ein Unterkleid. Der Stoff besteht zu 80% aus Viskose und aus 20 zu 20% aus Polyamid. Und davon habe ich anderthalb Meter. Der Stoff war sehr günstig und daraus würde ich gern eben nochmal so ein Kleid nähen und diesmal aber auch tragen. Ach, wobei, ja, wie gesagt, meine Stoffwahl ist ziemlich auffällig. Normalerweise kleide ich mich ja relativ schlicht, wenn man jetzt von meinem bunten Regenbogenshirt absieht. Und ich habe auch hier ein bisschen Angst, dass ich mich für Stoffe entscheide, die ich schön finde, aber dann doch nicht trage. Als nächstes möchte ich mir noch ein kurzärmliches Top nähen. Da bin ich mir noch nicht sicher, von welchem Hersteller ich ein Schnittmuster nehmen möchte. Aber ja, da habe ich schon relativ vieles gesehen. Es ist ein ziemliches Standardmuster, nämlich einfach ein Top mit angeschnittenen kurzen Ärmeln. Und der Stoff ist ein reduzierter Seidendruck und mit reduziert meine ich extrem reduziert. Also ja, ich konnte es kaum glauben, als ich das Etikett gesehen habe, wie günstig der Stoff ist. Ich denke, er war eher unbeliebt aufgrund der Farben. Die anderen Seidenstoffe haben mir tendenziell besser gefallen. Die waren ja fröhlicher und kontrastreicher. Allerdings mit 30 Euro pro Meter halt auch sehr, sehr teuer. Und ich denke, das Manko an dem Stoff, das ich habe, ist, dass man ein eher winterliches Motiv mit einem sommerlichen Stoff kombiniert hat. Und zwar ist der Stoff in Braun- und Rottönen. Und er ist, ja, ich kann nicht wirklich sagen, was der Druck darstellt. So ein bisschen was hat er auch von Blumen, aber wirkt doch, als seien da Flecken drauf, aber im positiven Sinn. Ich schaue mal, dass ich meine Stoffe alle fotografiere und hochlade. Ich denke, da kann man eher erkennen, was gemeint ist, als wenn ich das jetzt irgendwie beschreibe. Denn ich kann wirklich nicht sagen, was der Druck darstellen soll. Es sind halt ja Farbflächen in dunkelbraun und dunkelrot und insgesamt eher düster, womit ich jetzt prinzipiell kein Problem habe. Aber ich kann mir vorstellen, dass er vielen nicht gefallen hat, besonders wenn daneben eben Stoffe stehen, die diesen typischen Print haben mit riesigen Kornblumen oder Mohnblumen oder Rosen und daneben ist dann dieser braune, dunkle, kontrastarme Stoff. Ich kann mir schon vorstellen, dass der abstinkt und deswegen haben die ihn quasi fast verschenkt. Das nächste Projekt, das ich noch in Angriff nehmen möchte, dafür habe ich schon den Stoff. Ja, wie gesagt, es gab Rabatt, aber da traue ich mich jetzt noch nicht sofort dran. Das ist nämlich ein Etui-Kleid. Und ich habe auch herausgefunden, dass ich scheinbar ein Herz für Etui-Kleider habe. Und habe mir die aktuelle Burda gekauft. Die hat nämlich ein Etui-Kleid, das ja eine Art Lochmuster am Kragen hat. Da werden einfach tropfenförmige Partien ausgeschnitten. Und dadurch sieht das Etui-Kleid ein bisschen ja weniger nach Vorstellungsgespräch oder formellen Anlass aus, sondern eher modisch und ja, irgendwie cool, gefällt mir sehr gut. Aber es ist eben ein Etui-Kleid. Das heißt tendenziell mehr Arbeit als so ein Shirt, Blusenkleid ohne Knöpfe und ohne Abnäher und nichts. Wobei doch der Abnäher hat das Blusenkleid, aber kein Reißverschluss und keine Knöpfe. Ja, und für dieses Kleid habe ich einen Polyesterstoff, der sich allerdings sehr viel besser anfühlt als der Retroprint, von dem ich eingangs gesprochen habe. Und der Stoff ist sehr geometrisch bedruckt und hat lauter Dreiecke und ich glaube, es sind auch andere geometrische Formen dabei, aber spontan fallen mir nur die Dreiecke ein. Und zwar in Pink und Schwarz. Und ich glaube, ist noch Weiß dabei, ich weiß es gar nicht mehr. Allerdings ist das mal ein Stoff, der mir ziemlich gut steht, nachdem ich mir sehr viele Stoffe angeschaut habe, die mir gefallen würden, aber mir eben nicht stehen würden. Der ist absolut meine Farbe. Allerdings, ja, ist das ein sehr lauter Print und er würde nicht zusammenpassen mit diesem tropfenförmigen Muster am Ausschnitt vom Etui-Kleid, das ich gerade besprochen habe. Das heißt, da würde ich ein schlichtes Etui-Kleid nähen, ohne irgendwelche Besonderheiten und den Stoff die Arbeit machen lassen. Ja, das sind so meine Pläne für die nächste Zeit. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir zuzuhören. Ich freue mich, dass ihr da wart und ich freue mich noch mehr, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Habt viel Spaß beim Stricken und vielleicht auch Nähen und bis zum nächsten Mal.